Erster glücklich ist der Mann. Er geht nicht mit schlechten Leuten. Er geht nicht auf den Weg der Sünder. Er sitzt nicht bei Leuten, die spotten. Zweiter aber er liebt Gottes Gesetz. Er denkt Tag und Nacht darüber nach. Dritter er ist wie ein Baum am Wasser. Dieser Baum trägt Früchte zur richtigen Zeit. Seine Blätter werden nicht welk. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Vierter die schlechten Leute sind nicht so. Sie sind wie Spreu. Der Wind bläst die Spreu weg. Fünfter deshalb werden die schlechten Leute vor Gericht nicht bestehen. Die Sünder werden nicht bei den guten Menschen sein. Sechster denn Gott kennt den Weg der guten Menschen. Aber der Weg der schlechten Menschen endet.